a dark cloud above you, dialing the number who's bound to love you. Oh, honey, you turn me on. I'm a radio, I'm a country station, I'm a little bit corny, I'm a wild flower waving for you, broadcasting tower waving for you. And I'm sending out this signal here, hope you can pick it up loud and clear. I know you don't like weak women, you get bored so quick. And you don't like strong women, cause they're hip to your tricks. It's been dirty for dirty down the line, but you know I come when you whistle and you're loving and kind. If you've got too many doubts, no good reception for me, then tune me out. Cause honey, who needs the static? It hurts the head, and you wind up cracking, and the day goes dismal from Redpus Barney to the sign of prayer. What a sorry face you get to wear. I'm gonna tell you again now, if you're still listening there, if you're driving into town with the dark cloud above you, dark cloud above you, dark cloud above you, dark cloud above you, dark cloud above you, dialing the number who's bound to love you. If you're lying on the beach with the transistor going, kick off the sand, cause honey, the love's still flowing. It says forget it, but your heart's still smoking. Call me at the station, the lines are open. Joni Mitchell begann die zweite Soundcheck-Stunde über Radioklänge und Musik mit ihrem 72er-Song You Turn Me On, I'm a Radio. Du machst mich an, ich bin ein Radio. Die Doppeldeutigkeit von You Turn Me On lässt sich sogar halbwegs ins Deutsche übertragen. Peter Urban hat in seinem Buch Rollende Worte, die Poesie der Rockmusik, diesen Song einmal sehr einfühlsam interpretiert, und zwar als eine Liebeswerbung, die in Metaphern des Radios und Rundfunks gekleidet ist. Das Ich des Songs präsentiert sich als Country Station, die ein bisschen corny, sentimental altmodisch ist. Ich bin ein Funkturm, der zu dir winkt. Ich sende dir dieses Signal und hoffe, dass du einen guten Empfang hast. Bei zu vielen Zweifeln, zu viel Rauschen und Zirpen beim Empfang solle der Angesprochene aber lieber ausstellen. Und am Schluss steht so etwas wie eine der mittlerweile auch hier vertrauten Hörertelefonaktionen. Wenn dir dein Kopf vergiss es sagt, aber dein Herz noch glüht, ruf mich im Sender an, die Leitungen sind offen. Die Textbeilage zur zweiten LP der Patti Smith Group verband mysteriös formulierte Erlebnisse mit Gedicht- oder Songzeilen. Auch das Radio spielte darin eine Rolle und die ganze Platte hieß, wie das letzte, sehr lange Stück darauf, Radio Ethiopia. Am 28. September 1976, als Patti Smith die Textbeilage beendete, war für Äthiopien der Neujahrstag des Jahres 1970, heißt es in dieser Textbeilage. Heute Nacht sind in Äthiopien die 60s vorbei, schrieb Patti Smith. Und an anderer Stelle heißt es über die Patti Smith Group, die Band ist, wie Radio Ethiopia, ein Feld der Erkundung. Das Titelstück Radio Ethiopia und das direkt anschließende Abyssinia wurde live eingespielt, am 9. August 1976. We'll be right back.

crowds in the streets. Said the house. Oh, really? Yes. Will I come, sir? Between 2 and 3 o'clock. Well, then let's join them, crowd. It is best for us not to be here. Mother? Not afraid, but... Your cockade. A cockade, sir, for the poor. Feathers. There. Thank you. But why are you sitting here? Why are you not gone to St. George's Field? I prefer to wait in Westminster, my lord. Guitar player once who called the radio friendly. He felt a kinship not with the music so much as with the radio's voice, its synthetic quality. Its voices distinct from the voices coming through it. Its ability to transmit the illusion of people at a great distance. He slept with the radio. He talked to the radio. He disagreed with the radio. He believed in a faraway radio land. He believed he would never find this land, so he reconciled himself to listening to it only. He believed he had been banned from the radio land and was doomed to prowl the airwaves forever, seeking some magical channel that would reinstate him to his long lost heritage. Die Kombination von scheinbar endlos wiederholten Klavierakkorden und zufällig aufgeschnappten Radioklängen nach Patti Smith war schon im Jahre 1942 ersonnen worden, und zwar von dem US-amerikanischen Komponisten John Cage. Credo in Us hieß diese Komposition, von der eben ein Ausschnitt zu hören war. Cage unterwanderte mit seiner Musik über die Jahrzehnte hinweg immer wieder gängige Vorstellungen von dem, was Musik zu sein habe. Bei Credo in Us kamen neben dem Radio als Musikinstrument noch andere geheuschafte Klänge zum Einsatz. Ein Türsummer oder etwas, was sich bei dieser Aufnahme von 1971 wie Blechdosen anhörte, und ein Plattenspieler mitsamt einer frei wählbaren Klassikplatte. Von John Cale, der John Cage schon früh in den USA kennengelernt hatte, stammte schließlich die Kombination von elektronisch verfremdeter Musik des russischen Komponisten Rimsky-Korsakow mit einem Text, der wohl auf den Dramatiker Sam Shepard zurückgeht. Vorgelesen wurde er, soweit ich weiß, von Cales Frau. Cale nannte das Ganze dann auch Rizé, Sam and Rimsky-Korsakow. Als Autor dieser Nummer ist John Cale selber angegeben, obwohl weder die Musik noch der Text von ihm ist. In Karl Lippegaus Buch Die Stille im Kopf fand ich schließlich die Übersetzung von dem Text, den Cale hier benutzte, Sam Shepards Motel Blues. Ich kannte einen Gitarristen, der nannte das Radio freundlich. Er spürte eine Verwandtschaft, weniger mit der Musik als mit der Radiostimme, seiner Künstlichkeit. Seiner Stimme, die anders war als die anderen Stimmen, die zu hören waren. Seiner Fähigkeit, über eine große Entfernung die Vorstellung von Menschen zu vermitteln. Er ging mit dem Radio ins Bett. Er sprach mit ihm. Er widersprach ihm. Er glaubte an ein fernes Radioland. Er glaubte es niemals finden zu können und gab sich deshalb damit zufrieden, ihm nur zuzuhören. Er glaubte sich aus dem Radioland verbannt und dass es sein Schicksal war, auf ewige Zeiten in den Radiowellen herumzustreichen, um nach jenem magischen Kanal zu suchen, der ihnen sein vor langer Zeit verlorenes Erbe einsetzte. Zitat Ende. Etwas einfacher geht es in dem Song Rock'n'Roll von Cales Kollegen Lou Reed zu. Er erschien damals, etwa 1970, auf der letzten Velvet Underground-Platte mit Lou Reed und feiert im Grunde Rock'n'Roll als Lebensretter eines Mädchens, das in der Langeweile der Erwachsenenwelt einzugehen droht. Aber dann fing sie an, dieser New Yorker Radiostation zuzuhören. Und erst traut sie ihren Ohren nicht. Mitch Ryder kann von der befreienden Wirkung von Rhythm and Blues und Rock'n'Roll in seiner frühen Jugend auch die ein oder andere Geschichte erzählen, wie er das erste Mal im Radio Jimmy Reed oder Little Richard hörte. Vielleicht gefiel ihm Lou Reed's Song auch deshalb so gut. Und da er nun mal aus Detroit und nicht aus New York kommt, änderte er eine Zeile in Lou Reed's Rock'n'Roll und die lebensrettende Musik wurde von einem Detroiter Sender in den Äther geschickt. is all, nothing going on at all. Every time I should turn on the radio, nothing going down. Doing that she up at the station, can't believe she heard her call. Mitch Ryder und seine Band mit Lou Reed's Rock'n'Roll in der nach wie vor unübertroffenen Fassung vom 79er Rockpalast Festival. Musik aus dem Radio wird aber nicht immer als schön empfunden, vor allem wenn sie einem nicht gefällt und dann noch aus einem Radiowecker kommt, der einen aus dem Schlaf reißt. Davon kann Sissi Perlinger ein Lied singen. Du hast jetzt liegt Gott jedoch nur kurz, denn es folgt. Trotz. Er blickt zurück in Zorn und sieht, wie sein gesamter Kram durchs Treppenhaus fliegt. Klappe zu, Schrumm und es ist Ruhe. One, two. Möglichst Tür fängt an zu bimmeln. Der Hauswart lässt sich nicht abbimmeln. Der Hauswart lässt sich nicht abbimmeln. Er brüllt mit der Begründigung. Es gäbe bald ne Kündigung. Viel zu viel, ach, so viel zu viel, bum, bum. Püppi will jetzt nur noch Frieden und verträumt im Park rumliegen. Doch da kann sie schon von fern die Ghetto-Blaster hören und das macht. Hey Fonzo! Got no friends, got no fun. Listen to Spliff and you'll see the Liebe Hörer, hier ist der Steirische Unfunk. Beim Gongschlag ist es genau 0:69 Uhr. Sie hören jetzt die beliebte Live-Sendung Das lebendige Radio. Dieses Mal sind wir zu Gast im Kursaal zu Langenthal. Heute am Mikrofone Hans Krone. Wir schalten um in den Sendesaal. Sehr verehrtes Publikum, liebe... Nein, da fangen wir gleich lieber noch einmal an. Sehr verehrtes Publikum, liebe Radiohörer zu Hause, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Live-Übertragung, das lebendige Radio. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Wir kommen gleich zu unserem ersten Studiogast aus Österreich, Sepp Fett mit seinem Septett. Guten Abend, Herr Fett. Jo, guten Abend. Und der dressierten Kuh Liesel, nicht? Jo, Lisa, Wölha, Wölha. Ja, was ist denn? Was ist denn mit dem Tier los? Ja, der hat wahrscheinlich Lampenfieber. Ah, naja, was ein Künstler ist, nicht wahr? Wie heißt denn das Stück, was Sie spielen werden? Ja, das heißt der Kaiserjodler. Auf geht's! Ja! Und nun geht es gleich flott weiter. Im Rahmen des Zuges des diesjährigen Kulturaustausches mit Madagaskar begrüßen wir heute recht herzlich die Handharmonikaner von Tananarive unter der Leitung vom Wundertrommler, ja, wie heißt der? Mani Banani. Die Musik dieser wohl einmaligen Truppe ist eine gelungene Verquickung aus Elementen des traditionellen deutschen Akkordeonspiels und der madagassischen Folklore. Herr Banani, ich bin sehr überrascht über Ihr ungewöhnliches Instrumentarium. Wie kam es eigentlich dazu? It went like this. 5 years ago, we got 150 Ziehharmonikas from the Deutsche Demokratische Republik as a present. And this since this time, the accordion became very, very popular in our country. Aha. Und wie heißt das Stück, welches Sie nun spielen werden? We will play for you a piece called Wambuchukaya, which means in Deutsch Schnaderhupferl. And we believe this is the right hymn to bring the eastern and the western part of Germany together again. She finally got a letter, she could bring me out. Das war ein Ausflug in deutsche Radiogeschichte. Nach Sissi Perlingers Ärger über Hip-Hop-Monotonie aus Radiowecker, Fernsehen und Ghetto-Blaster ein kurzer Jingle von Spliff, der ehemaligen Begleitband Nina Hagens. Spliff nannten gleich ihre ganze erste Platte von 1982 Spliff Radio Show. Ein, zwei Jingles und ein ironischer Song übers Sweet Radio lagen also nahe, ebenso wie gelegentliche Zapper-Anleihen. Unzählige Kassetten und diverse Platten und Videos hat der Kölner Musikanarchist Harald Sack-Ziegler seit Anfang der 80er Jahre veröffentlicht. Von seiner Kassette Sackage aus dem Jahr 87 stammte das kurze Stück Hin und Her Nummer 3, ein Ausschnitt aus einer langen Improvisation am Radio. Als Klangmaterial wurden zwei eng beieinander liegende Sender gesucht, zwischen denen dann, nach bestimmten musikalischen Kriterien, hin und her gesprungen wurde. Und diese Kombination aus Klassik und Pop mit einfachsten Mitteln klingt wirklich wie aus einem Guss. Das Hörspiel mit Musik eben stammt von Guru Gurus 76er LP und hieß Das lebendige Radio, schon mit einem fast visionär wirkenden Seitenhieb auf den modernen Weltmusiktrend. Vielen Dank an dieser Stelle an Martin Ziegler für den Hinweis auf dieses tolle Stück. Und da es nun mal fast Weihnachten ist, gibt es zum Schluss noch ein kleines Märchen. Ausgedacht hat sich Mount Vernon and Fairway Brian Wilson. 1972 erschien das Märchen von den Erlebnissen eines jungen Prinzen mit einem magischen Transistorradio als Dreingabe des damaligen Beach Boys Albums Holland. Einer Beach Boys Biografie von Stephen Gaines ist zu entnehmen, dass die Geschichte auf die Zeiten zurückgeht, in denen Brian Wilson und Mike Love nachts heimlich unter Decke Radio hörten. Damals hörten sie die Late Night R&B Shows, also Rhythm and Blues. In Brian Wilsons Märchen erklingt aus dem magischen Radio, bevor es das erste Mal fluoreszierend grün leuchtet, die Musik von Johann Sebastian Bach und später dann typische Beach Boys Klänge. Viel Spaß noch mit diesem Märchen und gute Nacht. There was a mansion on a hill, but deep in a secret kingdom where a young prince lived. He had four sisters and four brothers. The prince had a special bedroom on the ground floor with a window that looked down into a deep, deep forest. He could see distant lights from other castles in the kingdom from his window. During the day, he went to school. When it became night, he stayed by himself, usually in his secret, hidden bedroom. One night, while nearly everyone was asleep, he took out of the attic a radio, and he decided to listen to it. As soon as he turned it on, the wind outside of his room stirred up for a few seconds. He thought to himself, "I'll climb out that window and go sit out there with my radio." Out the window he went, sitting against a small stump behind some flower beds. The light from his bedroom window he could still see. The music of Bach was playing. After a while, it began to sound distant as the young prince gazed at this radio on his knee. The music was floating away from his hearing. What could be happening? He took it off of his knee and put the radio to his ear. Nothing happened. Then the transistor left his hands and was floating in the midair 2 feet off the ground. As the prince laughed, it suddenly turned around, and it was light green phosphorus in color. Dancing back and forth, the magic transistor started moving down his path. He could hear the sound coming out like nothing he had ever heard before. closer together, and flowers glowed with tinges of magic light as he followed, thinking to himself, what's going on? The transistor lifted slowly up to the top of a little tree and sat there while it slowly became louder to where the prince could hear it clearly. Fireflies shot across the path in front of the prince. He turned around and couldn't see the light from his window. There he was, watching, all alone, all by himself. He got a hunch to get back to his room, and he turned and ran right back. Seconds after he was in bed, he fell back to sleep. The next morning, he had forgotten all about what had happened the night before. But when nighttime came once again, his thoughts somehow found their way back to remembering the fascinating episode of the night before. Turned out his bedroom light and sat in his favorite chair. Thoughts danced through his head for a while. Suppose I went to check and see if my transistor is still down there, he said. I wonder what would happen. He sat up in his opened window, looking quietly down at the path. A firefly flew in his room and flew right out again. Down jumped the prince, and he went again to find his radio. As he made his way, he could hear something once again. There was that transistor up on the same tree. Then, from inside of it came a strange voice. Nobody knows anything about my existence. I only want to have no kids. Late at night, when people are sleeping, I go into their own radios and turn them into magic transistors and fly outside with them. Oh, I come from such a faraway land of night that I'm fascinated with the funny music I hear on your radios. You are the first to know of me. You can't see me. I'm hidden, but you can see the green glow I make. I heard you laugh last night. I figured that you would be amused by me. Listen to this. Then the prince heard something he never knew could be. The hidden Pied Piper was laughing as the prince moved his head back and forth to the music going on. When the music died down, the piper said that every night, after midnight, if you leave on your transistor radio, I'll promise to bring more magic music to you. No one, he said, will ever believe you, so why tell of me to anyone? You are my only friend of night, said the Pied Piper. And I'll talk to you again some night. Then the radio was glowing no more. As it fell into the hands of the fascinated prince, he ran back amazed, and he hopped right back into bed. That night, he dreamt all night, mostly about his radio and his friend, the Pied Piper. The prince did try what the piper said to do, but for weeks at night, he heard nothing like the music of that magic night. That Pied Piper must have been joking, he said. There's nothing but Bach on this radio. I'm going to throw it back up in the attic for good. This, he said, disbelieving the young prince so loud that two of his brothers overheard him. The next day, those two brothers took the radio from the attic and turned it on. There it was. The music had to have been from the Pied Piper himself. The prince's sisters ran in their brother's room, and they were all dancing and screaming with joy. But that transistor was playing too loud, and their mother heard it. What are you doing there? What is that you're listening to? Give me that radio at once, she said.